Dies ist die tragische Geschichte eines verkorksten Liedes. Ich ging damals frohen Mutes ins Studio und nahm mein selbstverfasstes Lied auf. Ein Lied so recht für junge Menschen von heute. Doch dann kam mein Produzent und entfernte alle Worte, die seiner Meinung nach jugendgefährdend oder zweideutig wären. Hier ist das Ergebnis. Erst 14 Jahre, als ich dich im Beatclub sah. Du warst so vom Scheitel bis zum. Wir tranken mit Orangensaft. Ich fühlte mich so abgeschlafft. Ich war nicht mehr der Jüngste sowieso. Doch deine das Drum und Dran, das heizte mich so richtig an. Erholen musste ich mich auf dem. Oh Susi, was hast du getan? Oh Susi, du machst mich so an. Meine, die wächst wie ein in deiner Hand. Denn ich bin doch auch nur ein Mann. Auch nur ein Mann. Ich brachte dich sehr spät nach Haus. Im Auto zog ich meine aus. Die Leidenschaft erhitzte mein Gemüt. Dein Händchen lag auf meinem. Was war denn plötzlich mit dir los? Ich wusste damals noch nicht, was mir blüht. Die Nacht war klar und war nicht kalt. Ich hab dich im Eichenwald, hab mich um deine sehr bemüht. Oh Susi, was hast du getan? Oh Susi, du machst mich so an, meine. Die wächst wie ein in deiner Hand, denn ich bin doch auch nur ein Mann. Auch nur ein Mann. Auf einmal war es doch passiert, wie schnell man seine verliert. Du sagtest mir, du bekommst ein. Im ist die Karriere jetzt. Ich hab aufs falsche Pferd gesetzt, nur weil wir beide sind. Oh Susi, was hast du getan? Oh Susi, das macht mich nicht an. Meine schrumpft wie ein in deiner Hand, denn ich bin auch nur ein. Auch nur ein. Nein, das gibt es doch gar nicht! Dieser verdammte Produzent macht mir meine ganze Karriere kaputt! Mein ganzes Lied! Das kann man doch nicht mit mir machen, wenn ich den in die Finger kriege! Diese verdammte Filzlaus! Dreckiger Kulturbanause! Der will mir erklären, wie man ein Lied schreibt! Donnerwetter, ich bin doch ein Star!